Korinth. Vor dem Palast des Königs. Ein Bauer begehrt Einlass bei König Sisyphos. Was willst du hier? Wer bist du? Ich bin Protestos, ein Bauer. Ich will zum König. Der König ist nicht zu sprechen. So, er speist wohl gerade. Er fastet. Er macht was? Er fastet und er fleht zu Zeus, dass er die Beschaffenheit eurer Äcker verbessern möge. Unsere Äcker sind gar nicht schlecht. Es ist nur... Ja, dann seid ihr eben faul. Faul? Jedenfalls sind eure Abgaben zu gering. Die Götter verlangen Opfer und der König kann nicht genug aufbringen. Er hungert. Wir hungern. So geht es nicht weiter. Ich wollte zum König, um ihm zu sagen... Wer ist da am Torpostus? Ein Bauer. Was will er? Euch sprechen. Lass ihn herein. Etwa um dieselbe Zeit sitzen, auf dem Gipfel des Olymp, der Göttervater Zeus und seine Gemahlin Hera vor den Resten eines üppigen Mahles. So. Bei mir passt jetzt keine einzige Ente mehr rein. Bist du auch so satt? Ja. Aber ein paar Trauben nehme ich noch. Trauben. Sofort. Aus Korinth, wenn ich bitten darf. Trauben aus Korinth? Aus Korinth? Ist doch egal, woher sie stammen. Nein. Wenn ich Korinth sage, meine ich Korinth. Bringst du mir nun welche aus Korinth oder nicht? Das geht nicht. Aus Korinth sind keine gekommen. Also wieder keine Opfer. Ich weiß nicht, was da los ist. Erst wurde es immer weniger und nun kommt schon seit 2 Wochen gar nichts mehr. Sisyphos, dieser Schlingel. Warum soll er auch opfern, wenn du ihn nicht bestrafst? Du hast recht. Ich werde ihn mit dem Blitz erschlagen. Davon habe ich die Trauben auch nicht. Das ist wahr. Aber irgendwie muss ich ihm auf die frechen Finger klopfen. Ich werde Hermes nach Korinth hinunterschicken. Den hast du doch eben erst nach Lesbos geschickt. Ah ja, das hatte ich ganz vergessen. Ja, dann eben Eos oder einen anderen Götterboten. Es ist überhaupt niemand hier, mein Lieber, den du schicken könntest. Überhaupt niemand? Deine Götter treiben sich in der Weltgeschichte herum und du hast keine Ahnung. Es sieht ganz so aus, als hättest du die Übersicht verloren. Du täuschst dich. Ich habe alles im Griff. Ich werde jetzt höchstpersönlich nach Korinth niederfahren und diesen Frevler von Sisyphos zeigen. Höchstpersönlich? Damit auch alle sehen, dass deine Götter nicht mehr spuren, was? Bei Zeus, was soll ich denn tun? Das ist doch nicht mein Problem. Ich hab's. Ich erfinde einen neuen Gott. Was erfindest du? Einen Gott, der überwacht, dass überall ordnungsgemäß geopfert wird. Er heißt Ixus. Und ich weiß auch schon, wie er aussieht, dieser neue Gott. Und wer ist dieser komische Ixus? Na, ich. Jedenfalls für den Anfang, bis ich einen geeigneten Mann dafür finde. Lächerlich. Das Lachen wird schon noch allen vergehen. Hera, du sollst sie haben, deine Trauben. Halt dich gut fest, Sisyphos. Jetzt kommt Ixus. Ebenfalls an einer reich gedeckten Tafel schmausen in Korinth, wo gerade Hungersnot herrscht, König Sisyphos und Königin Merope. Dem armen Bauern Protestos läuft bei diesem Anblick das Wasser im Mund zusammen. Schau dir das an, Protestos. Ja, ja, ich sehe Rebhühner, Lammkeule, Fischsuppe, dazu die herrlichsten Früchte. Ist das nicht eine Schande? Das kann man wohl sagen. Und unser eins hungert. Ich habe 58 Mäuler zu stopfen, Schafe und Ziegen eingerechnet. Ja, es ist tragisch. Hör doch auf damit, Sisyphos, du quälst ihn unnötig. 58 Mäuler! Und du schlägst dir hier den Bauch voll. Ich? Den Bauch? Meinst du meinen Bauch? Meinen jedenfalls nicht. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich auch nur einen einzigen Bissen davon esse? Wer denn sonst? Etwa ich? Na, die Götter essen es, Potestos. Jedes Gramm hiervon muss den Göttern geopfert werden. Ist es nicht so, Merope? Eigentlich schon, ja. Da hörst du es. Ich habe das nur auftragen lassen, damit man einmal sieht, wie es bei denen da oben so zugeht. Und das alles hier ist nur die Vorspeise. Danach kommen noch 17 Gänge und der Nachtisch. So, dann weißt du Bescheid. König, dann will ich nicht länger herumreden. Wir können nicht mehr. Ich auch nicht, glaub mir. Du verlangst zu hohe Abgaben. Wir hungern. Genau wie ich. Denn wie ich schon sagte, die Götter sind es, die sich mit all diesen Köstlichkeiten den Bauch vollschlagen. Die Götter! Was fällt dir ein, uns zu verleumden? Wer bist du denn nun plötzlich? Postus, wie kommt dieser Zwerg hier herein? Zwerg? Wo ist ein Zwerg? Einem Gott verwehrt niemand den Eintritt. Er sagt, er wäre ein Gott. Ich bin nicht taub. Du kannst gehen, Postus. Verschwinde. Als Wache bist du ein Versager. Jawohl. Ihr kommt also vom Olymp. Ihr seid ein Gott. So ist es. Ich bin, das heißt, ich gehöre zu seinem Gefolge. Von wem spricht er? Aber Sisyphos von Zeus natürlich. Nicht wahr? Genau so ist es. Er selbst sendet mich. Und was will er von uns? Hat er irgendein Problem, bei dem wir ihm... Das hat er. Er verlangt die Opfer, die ihm zustehen. Die Opfer? Da hörst du es, Protestus. Sind es denn immer noch nicht genug? Das kann man wohl sagen. Glaubst du mir nun, Protestus? Moment. Erst will ich wissen... Wer ist das, dieser Protestus? Was will er hier? Er ist einer unserer Bauern. Was will er hier, frage ich... Ein Bauer sollte auf dem Feld sein und arbeiten. Genau das sage ich auch immer. Ich bin hier im Namen des Volkes. Das Volk von Korinth hungert. Aufs Feld mit dir, Bauer! Und an die Arbeit! Jawohl. So muss man das machen. Du hast leicht reden. Als Gott. Ich kann nicht so hart sein. Dann musst du es lernen. Ein Herrscher kann sich ein weiches Herz nicht leisten. Aber wollt ihr euch denn nicht setzen? Und vielleicht etwas zu euch nehmen? Danke, ich bin satt. Aber ein paar Trauben vielleicht. Für den Weg. Natürlich. Nehmt so viel ihr wollt. Das kommt ja gar nicht in Frage. Es tut mir leid, aber ihr wisst ja, dass wir das alles opfern müssen. Opfern? Ihr opfert schon seit 2 Wochen nicht mehr. Aber doch nur, weil wir selbst nie etwas hatten. Und woher kommt das hier auf einmal, diese herrlich gedeckte Tafel? Ich war misstrauisch geworden und habe die Bauern überprüft. Das ist das Resultat. Sisyphos. Das habe ich von dem Bauern beschlagnahmt, der eben hier war. Ja, so sieht es aus auf deren Tischen. Vielleicht bin ich ja wirklich zu nachsichtig. Wahrscheinlich. Das Volk schlägt sich den Bauch voll und ich und meine Frau hungern. Sieh sie dir an, sie ist nur noch Haut und Knochen. Ich war immer sehr schlank. Oh. Ja, großartig. Du darfst auf keinen Fall zunehmen. Danke. Wundervoll. Genau richtig so. Ihr schmeichelt. Und ihr habt euch noch gar nicht vorgestellt. Ich war verwirrt von so viel Schönheit. Verzeih. Mein Name ist Ixus. Gott. Ihr werdet entschuldigen, aber ich habe noch niemals von euch gehört. Das ist möglich. Ich bin neu im Olymp. Ach. Aber ich bin schon jetzt dort nicht mehr wegzudenken. Und wie kamt ihr zu dieser Ehre? Ich habe immer gottesfürchtig gelebt... Und stets ordnungsgemäß meine Opfer dargebracht. Das würden wir ja auch gerne, aber hier herrscht seit Wochen nun schon eine furchtbare Dürre. Das kann nicht sein. Ich habe immer... Zeus hat stets überall für Regen gesorgt. Reden wir doch offen. Zeus hat schon lange nicht mehr alles im Griff. Da kann es schon mal passieren, dass er irgendwo den Regen vergisst. Sisyphos, er meint das nicht so. Das hoffe ich für ihn. Mit Zeus ist nämlich nicht zu spaßen, mit mir übrigens auch nicht. Nun ja, wie dem auch sei. Erinnere Zeus nach deiner Rückkehr doch bitte daran, ein paar Regentropfen nach Korinth zu schicken. Und grüß auch Hera, ganz herzlich. Ja, von mir auch. Und Zeus soll ich nicht von dir grüßen? Ich habe ihn ja noch nie gesehen. Es wäre ihm sicher ein Vergnügen, sich dir zu zeigen. Er soll sich lieber um Regen kümmern. Genug, ich prüfe das nach. Und wenn du mich belogen hast, dann fass dich auf eine Strafe gemacht, die du nicht machen kannst. Ich meine, mach dich auf eine Strafe gefasst, die du nicht fassen kannst. Eine wirkliche Dürre wird dann das Mindeste sein. Darf ich euch jetzt hinausgeleiten? Es wäre mir ein Vergnügen. Nicht da, Merope, du musst das Opfer vorbereiten. Übrigens, die Tür ist dort drüben. Ich gehe nicht durch Türen! Ich bin ein Gott! Verschwunden. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich kenne die Götter. Sie sind unbarmherzig. Sieh endlich ein, dass die mächtiger sind als du, Sisyphos. Aber nicht klüger. Zeus wird eine Dürre schicken. Soll er? Mir wird schon was einfallen. Ich habe schon eine Idee. Sisyphos, bitte. Mach dich nicht unglücklich. Unglücklich? Wie soll ich unglücklich sein bei so erlesenen Speisen? Zurück auf dem Gipfel des Olymp macht Zeus aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er wagte es, mir ins Gesicht zu sagen, ich hätte vergessen, es bei ihm regnen zu lassen. Dabei wusste ich ganz genau, dass ich... Aber ich konnte nichts sagen, denn ich war ja nicht ich, sondern Ixus. Verstehst du? Wer? Ich war Ixus. Und deshalb konnte ich ihm fürs Erste nur drohen und dir auch keine Trauben mitbringen. Aber nun kriegt er die Dürre, die er mir weismachen wollte. Er wird es büßen, dass er mir Opfer vorenthalten hat. Sei doch nicht so streng mit ihm. Uns fehlt doch nichts. Wie? Du bist es doch, die auf diesen Trauben aus Korinth besteht. Aber die habe ich doch inzwischen. Er hat geopfert? Warum sagst du mir das nicht gleich? Es war nur an mich gerichtet. Ein kleines, edelsteinbesetztes Kästchen. Sieh nur. Eine Traube? Und das ist alles? Und 5 Worte dazu. Lies. Der schönsten Göttin des Olymp. Siehst du? Du bist ja auch die Einzige, die hier ist. Das weiß er doch aber nicht. Eine einzige Traube. In diesem Monat sind 27 Kilo fällig. Er muss ja nicht alles auf einmal opfern. 27 Kilo wird er kaum noch zusammenbekommen. Es herrscht Dürre in Korinth. Dann heb sie wieder auf. Du siehst doch, dass er sich anstrengt. Du musst seinen guten Willen in Rechnung stellen. Nichts da, nichts da. Aber wie soll er denn opfern, wenn es nicht regnet? Das ist ein Problem. Man führt mich nicht am Gesicht herum und lügt mir mitten in die Nase. Ich meine umgekehrt, ich werde mich auf der Stelle hinbegeben und ihm das klar machen. Aber diesmal als Zeus. Nein. Doch, ich gehe. Du kannst ja gern gehen, aber nicht nach Korinth. Wieso denn nicht? Es gibt doch noch andere schöne Orte. Wälder voller Baumnymphen, Flüsse voller Flussnymphen. Aber darum geht es doch nicht. Ich will endlich wieder für Ordnung sorgen auf der Erde. Aber da musst du doch nicht in Korinth anfangen. Doch. Gerade dort, genau dort, werde ich anfangen. Ja, dann geh. Was? Warum gehst du nicht endlich? Gut. Ich gehe. Treib dich nur herum. Aber was du kannst, kann ich auch, mein Freund. Das mag vielerlei bedeuten und klingt am Ende rätselhaft und geheimnisvoll. vielleicht auch, dass es König Sisyphos betrifft. Der allerdings kann sich seines Lieblingsvergnügens vorerst noch schwer enthalten. Du musst die Rebhühner probieren. Hervorragend. Lass das. Dann nimm von dem Lamm. Keinen Bissen rühre ich an. Das ist Diebesgut. Na, dann trink wenigstens. Ah, der Wein ist köstlich. Ich begreife nicht, wie du dir so seelenruhig den Bauch vollschlagen kannst. Es herrscht Dürre. Ich vermisse nichts. Noch nicht. Unsere Vorräte reichen noch eine Weile und bis dahin wird es wieder regnen. Warum sollte Zeus die Dürre aufheben? Du musst ihm die Opfer darbringen, die ihm zustehen. Warum sollten sie ihm zustehen? Es ist eben so. Er ist ein Gott und du bist ein Mensch. Ach, wollen wir wieder mal über meine sterbliche Herkunft reden, ja? Du hättest mich ja nicht heiraten müssen. Frag mich nicht, wie oft ich es schon bereut habe. Was ist? Verzeihung, König. Das Volk von Korinth, die Leute sind unruhig, sie rotten sich zusammen, sie flüstern miteinander wegen der Dürre. Ja, wegen der Dürre, der Dürre. Irgendwann wird es schon wieder regnen. Ich finde, er hat recht. Die Lage ist wirklich ernst. König Sisyphos. Du schon wieder, Protestus. Ich hatte dich doch neulich erst zurück auf dein Feld geschickt. Ich konnte ihn nicht aufhalten, ich bin zu schwach. Die Gerechtigkeit kann niemand aufhalten. König, ich stehe vor dir als der Sprecher des Volkes. Das Volk hat mich zu seinem Sprecher gewählt. Ja, das sagtest du schon. Und was will er mir versprechen? Dass wir keine Abgaben mehr liefern werden, solange Dürre herrscht. Und dass wir zu allem entschlossen sind, wenn du trotzdem drauf bestehen solltest. Schön. Seid ihr der Meinung, dass ich die Dürre verhängt habe? Nein. Aber wir sind der Meinung, dass du schuld an ihr bist. Unsere Abgaben haben wir... Eure Abgaben hat Zeus wieder zurückgeschickt. Er sagt, es schmeckt so widerlich, dass er sich übergeben musste. Das kann nicht sein. Ich will es gerade nachprüfen. Ich habe ja keine Ahnung, wie eure Abgaben schmecken. Ich esse ja nie. Unsere Abgaben schmecken hervorragend. Ja, dann koste selbst, Protestos. Ich werde inzwischen in den Zeus-Tempel gehen und ihn bitten, dass er euch noch einmal verzeiht. Und wieder Regen schickt. Na, endlich kommst du zur Vernunft. Übrigens, du darfst ruhig zugreifen, Protestus. Hier, die herrliche Fischsuppe zum Beispiel. Nein, ich werde erst dann etwas essen, wenn auch alle anderen wieder etwas zu essen haben. Wir hungern und essen gemeinsam. Wir sind ein Volk. Na, wie gesagt, ich gehe mal in den Tempel rüber. Aber davon kann keine Rede sein. König Sisyphos will nichts als seine Ruhe. Gerade hatte er es sich nebenan gemütlich gemacht, als er unerwarteten Besuch erhält. Wolltest du nicht in den Tempel, um Zeus zu opfern und ihn um Gnade anzuflehen? Nein, ich wollte nur ein wenig Ruhe. Und die hast du hier? Natürlich nicht. Du hast sie mir ja geraubt. Verzeih. Aber ich wollte den Mann kennenlernen, der die Götter nicht fürchtet und der mir dieses zauberhafte Geschenk verehrt hat und dazu die Worte schrieb, der schönsten Göttin des Olymp. Ich musste dich sehen, Sisyphos. Nimm mich in deine schönen Hände, Merope. Ich habe dich gleich erkannt, Hera. Und nun siehst du mich ja. Wieso? Wer spricht da? Eine Stimme aus der Suppenschüssel? Der Hecht in der Fischsuppe. Ahnst du es denn nicht? Was soll ich ahnen? Du weißt, ich erscheine den Sterblichen in vielerlei Gestalt. Zeus, der Göttervater? Du? So höre denn, Merope, dass du Wohlgefallen fandest in den Augen des Höchsten. Komm, hebe mich aus der Schüssel. Nein. Na los doch. Ganz bald? Oder halt, ich komme schon allein. Du siehst, ich bin es selbst. Vor dir steht Zeus. Ich hatte dich also sofort erkannt. Wie das? Tag und Nacht strahlt dein Bild in meiner Seele. Ich träume von dir, solange ich denken kann. So lange schon? Wahrscheinlich noch länger. Ich bin froh, dass wir uns allein treffen, ohne diese Schachtel daneben an. Sie ist deine Frau. Um dich durfte ich ja nicht werben. Da war es mir dann egal, wen ich heirate. Du übertreibst. Deine Schönheit ist so groß, dass alle anderen Frauen für mich gleich aussehen. Schmeichler. Es ist die Wahrheit. Aber wie hätte ich es dir je sagen sollen? Nun hast du es getan. Ja. Und ich bin froh darüber. Wie froh bin ich? Ich auch. Allein mit der schönsten Frau von Korinth. Wo ist dein Mann? Er ist im Zeus-Tempel und fleht um Gnade. Das wurde aber auch Zeit. Er ist zu weit gegangen. Das finde ich auch. Aber irgendwie verstehe ich ihn auch. Wer Tag für Tag eine so schöne Frau sieht, der kann seine Pflichten schon mal vergessen. Umso länger wird er flehen müssen. Aber wir brauchen den Regen bald. Unser Volk wird unruhig. Ich will sehen, was sich machen lässt. Schöne Frauen erreichen fast alles bei mir. Du bist nur ein Sterblicher. Du verstehst. Aber du besitzt Fähigkeiten, die manche Götter nicht haben. Sicher. Nur eine leider nicht. Welche? Ich kann keinen Regen machen. Ist das so schlimm? Ohne Regen keine Ernte. Und ich esse gern gut. Außerdem wird das Volk unruhig. Ich will sehen, was sich machen lässt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja, verwandle dich wieder. Wie? Deine Schönheit ist zu groß. Ich fürchte, ich werde blind. Und das will ich nicht. Ich werde dann jetzt gehen. Das geht auch, ja. Ich muss ohnehin wieder hoch. Er wird sonst misstrauisch. Aber ich komme wieder, Sisyphos. Sobald die Gelegenheit günstig ist. Riskiere nichts. Keine Sorge. Und opfere bei Gelegenheit mal wieder, du Schlingel. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Nächste Woche. Zur selben Stunde. Sei allein. Alles gefällt mir. Und bring Regen mit. Deine Augen, deine Hände, dein Mund, deine Zähne, dein linker Fuß. Wieso nur der linke? Den rechten konnte ich letztens nicht sehen. Letztens? Du selbst also warst dieser... Ja. Aber jetzt sehe ich ihn. Also beide Füße, beide Beine. Beide Ohren, deine Beine. Sei still, er kommt. Nächste Woche zur selben Stunde. Und sei allein. Und du lass es wieder regnen. Eine Woche später. In Korinth hat die Lage sich weiter verschlechtert. Die Dürre hat die Vorräte beinahe aufgezehrt. Alles wartet sehnsüchtig auf Regen. Unsere Vorräte gehen zu Ende. Allmählich könnte es regnen. Ja, eine Woche ist herum. Was soll das heißen, eine Woche? Wie kommst du darauf? Ach, nur so. Ach so. Ich weiß auch nicht. Bin heute ganz schläfrig. Ich werde mich wohl ein wenig hinlegen. Dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Aber ich habe so ein Brennen in der Nase. Ich fürchte, ich werde schnarchen. Ich auch. Dann ist es wohl besser, wenn wir getrennt schlafen. Ja, das ist wohl besser. König, ich habe zu reden mit dir. Schon wieder dieser Kerl. Es ist zum wahnsinnig werden. Also, was hast du zu sagen, Stimme des Volkes? Wir sind mit unserer Geduld am Ende. Wir haben jetzt eine Woche gewartet und nichts ist geschehen. Das kannst du so nicht sagen. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich habe das Volk im Rücken. Ich sehe es nicht. Sie stehen im Hof und sind bewaffnet. Wir meinen es nämlich ernst. Wir sind gekommen, um uns zu holen, was wir brauchen. Satt werden jetzt, ist unser Schlachtruf. Das ist ein guter Ruf. Aber was ihr braucht, ist Regen. Ich habe ihn euch besorgt. Es regnet nicht. Es muss gleich losgehen. Aber frag mich nicht, welche Mühe es mich gekostet hat. Ich musste Zeus versprechen, noch mehr zu opfern. Das heißt, ich muss leider eure Abgaben erhöhen. Niemals. Die Fackel des Aufruhrs brennt lichterloh. Ihre Flamme wird alles erfassen, was... Na, siehst du, Was habe ich gesagt? Protestos! Protestos! Dein Haus steht in Flammen! Was? Ein Blitz! Aus heiterem Himmel? Ach, weiß nicht ich, es brennt jedenfalls. Komm, komm! Verstehst du das Zeichen der Götter, Protestos? Ja, nein. Trotz allem werde ich, werden wir... Komm doch, es sind alle längst fort. Du siehst es. Die Götter sind mit mir. Oder mit mir. Ganz wie man es nimmt. Gut, wie auch immer. Ich lege mich jetzt hin. Ich bin heute so schläfrig. Ich auch. Ich könnte auch ein bisschen Ruhe vertragen. Merope. Merope, bist du allein? Ja. Na, wie habe ich das gemacht? War das ein Blitz? Ja. Und er kam im rechten Moment. Das versteht sich doch von selbst. Vielen Dank aber vor allem für den Regen. Der Regen? Ach so, ja. Kleinigkeit. Nicht für uns, ich danke euch. Du darfst mich duzen, Merope. Das kann ich nicht. Oh, du wirst das lernen müssen. Sonst macht das keinen Spaß. Sisyphos, bist du allein? Versuche es. Ich bin immer allein, wenn du nicht da bist. Du Schmeichler, du. Bist du zufrieden mit dem Regen? Durchaus. Auch der Blitz war nicht schlecht. Der Blitz, ja. Ja, der musste ja sein. Ich wäre auch so mit ihnen fertig geworden. Das würde ich niemandem glauben als dir. Doch nun. Das alles muss sehr anstrengend gewesen sein für dich. Verschnauf dich erst einmal. Zu deiner Schönheit habe ich ja schon alles gesagt, Merope. Stell dir nur vor, wenn wir kleine Götter zusammen hätten. Kleine Halbgötter, meinst du wohl? Kleine Halbgötter, meinetwegen. Stell dir vor, wunderbare Burschen, glaub mir. Stell sie dir vor, diese Lausejungen. Deine Schönheit und meine Macht und Klugheit. Was für Prachtkerl. Ich glaube, er ist noch klüger als du. Wer? Mein Mann. Sisyphos? Das ist doch Unsinn. Ich bin Zeus. Trotzdem. Und wenn ich ganz offen sein soll, dann finde ich ihn auch noch schöner als dich. Also das ist ja nun das Wenigste. Ich kann mich jederzeit verwandeln. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich weiß ja nun, wie du in Wirklichkeit aussiehst. Ich bin heute so schläfrig. Ich schlafe immer gleich ein. Das ist wahrscheinlich angeboren. Du machst schon wieder Witze, hm? Na schön wär's, fragt meine Frau. Die interessiert mich nicht. Du interessierst mich. Du mich auch. Aber du bist viel zu schön, dich darf man nicht berühren. Du bist schöner noch als die Sonne. Und die Sonne kann man ja auch nicht küssen. Das sind nur Ausflüchte. Ich will mich nicht verbrennen. Also, zum letzten Mal. Du willst nicht? Du weißt meine Gunst zurück? Ich würde es niemals wagen. Wie du willst. Aber was nun geschehen wird, das hast du dir selber zuzuschreiben. Merope. Nein, mein Gebieter. Das kann nicht sein. Weshalb denn nur? Weshalb so störrisch? Seinetwegen. Du glaubst also im Ernst, dass er der Bessere von uns beiden ist? Ja, das glaube ich. Dann werde ich dir wohl das Gegenteil beweisen müssen. Wie denn? Ganz einfach. Ich werde ihn sterben lassen. Hast du gut geschlafen, Merope? Nein. Ich hatte einen furchtbaren Traum. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Ich habe geträumt, dass Zeus dich sterben lassen wollte. Am Eingang zum Totenreich. Zeus und Hera, überrascht einander zu begegnen, wollen jeder für sich dem blinden Hades einen Auftrag erteilen. Du hier? Und nicht im Olymp? Das siehst du doch. Und du? Ich will nur schnell bei Hades einen Tod in Auftrag geben. Ich auch. Na fein. Hades! Wer ist da? Ich bin es. Zeus! Grüß dich. Hier bin ich. Ach, da. Und mich grüßt du nicht? Entschuldige. Hera? Ich bin hier. Ach, da. Grüß dich. Was wollt ihr? Der Tod muss sofort nach Korinth. Ja. Für mich auch. Er soll Sisyphus holen. Wen? Bist du jetzt auch noch taub? Sisyphus. Und für dich? Auch Sisyphus. Der ist aber nicht auf der Liste für heute. Dann steht er eben jetzt drauf. Ihr und eure Sonderwünsche. Als wenn ich schon genug gestorben wird. Das war kein Wunsch, das war ein Befehl. Der Kerl muss verschwinden. Was hat er denn angestellt? Er opfert nicht. Genau. Und er beleidigt die Götter. Oh ja, das tut er. Er behauptet, klüger zu sein als ich. Vielleicht stimmt es ja. Der Tod wird ihm vom Gegenteil überzeugen. Außerdem hat er gewagt, mir nachzustellen. Das ist ja alles schön und gut, aber was erzähle ich den Totenrichtern? Das wird ihnen nicht genügen. Dir wird schon was einfallen. Dazu bist du schließlich hier. Oder soll ich das auch noch machen? Denkst du vielleicht, ich drehe den ganzen Tag Trübsal und blase Däumchen? Ach, ich meine natürlich umgekehrt. Ist ja gut, ich schicke ihn ja. Ich sehe ihn nicht. Er ist noch unterwegs, viele Tote heute. Wenn er kommt, schickst du ihn augenblicklich los. Klar? Es ist wichtig. Das ist es immer. Dafür ist es der Tod. Nicht, dass wir wütend wären, aber es geht ums Prinzip. Wer nicht opfern will, muss büßen. Wir überzeugen uns persönlich. Macht nur, macht nur. Der muss euch ja mächtig geärgert haben, der Kerl. König Sisyphus ahnt indes nichts Böses. Im Gegenteil. Er scheint ruhig und gelassen in die Zukunft zu blicken. In den Tempel gehen und Opfer darbringen. Jetzt, wo es geregnet hat und die Felder nur so strotzen, bin sehr zufrieden mit dem Regen. Und auch die Blitze waren nicht schlecht. Mit Blitzen hat Zeus so seine Übung, der ist ein Meister seines Fachs. Aber ansonsten, dieser Einfallspinsel, ihm opfern, dass ich nicht lache. Wer bin ich denn? Und wer ist schon dieser Zeus? Du wirst uns doch alle ins Unglück stürzen, jammert Merope. In welches Unglück denn, frage ich mich. Besser kann es uns doch gar nicht gehen. Das Volk bringt wieder fleißig seine Abgaben. Die Vorratskammern sind voll und wir bekommen ständig Besuch. Herein, wenn's kein Gott ist. Herein, sage ich. Der Tod ist eingetreten. Oh, bei wem denn? Bei Sisyphus. Bei mir? Bei dir, Sisyphus. Nun gut, du bist eingetreten, aber was willst du? Ich bin gekommen, um König Sisyphus ins Totenreich zu holen. Willst du dich nicht erst einmal setzen? Du siehst abgehetzt aus. Ja, es war ein harter Tag. Aber uns bleibt keine Zeit. Mein Auftrag ist dringend. Mach dich fertig. Du tust gerade, als ob ich schon mit einem Bein im Hades stünde. Komm, es gibt kein Zurück mehr. Und was geschieht im Hades mit mir? Das merkst du früh genug. Ich bin jemand, der gern gut vorbereitet ist auf Prüfungen. Es gibt nichts mehr zu prüfen. Du sagst den Totenrichtern, woran du gestorben bist, und alles Weitere erfährst du von Hades. Und woran bin ich gestorben? Das musst du doch wissen. Keine Ahnung. Du wirst doch wohl irgendeine Krankheit gehabt haben. Ich war gesund wie ein Gott. Vielleicht ein Irrtum. Ausgeschlossen. Hades hat mich persönlich geschickt. Vielleicht hat er sich geirrt. Hades irrt sich nicht. Warte mal. Es war außer der Reihe. Und er hat auch irgendwas zur Todesursache gesagt. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau. Also das müssen wir schon klären. Ich will nicht wegen eines Irrtums... Nein, das hat schon alles seine Richtigkeit. Sonst hätte ich auch Zeus nicht eingegriffen. Los jetzt. Aber was soll ich den Totenrichtern denn sagen? Sag irgendwas. Ein Jagdunfall oder so. Das kann ich nicht. In meinem ganzen Leben ist keine einzige Lüge über meine Lippen gekommen. Aber irgendetwas musst du ihnen erzählen. Sie bestehen darauf. Es geht nicht. Ich und Lügen. Nein. Was hat er nur gesagt? Frag ihn doch einfach. Was? Geh ihn einfach fragen, dann bekommen wir beide keinen Ärger. Ich warte hier so lange. Du hast recht. Aber woher weiß ich, dass du auch wartest? Was soll ich denn sonst tun? Glaubst du, ich habe Lust, noch einmal vom Blitz getroffen zu werden? Wohl kaum, das ist wahr. Und Zeus würde dich überall finden. Das weißt du ja. Also, dann warte hier. Ich gehe und frage Hades. Geh langsam. Es ist dunkel da unten. Nun aber nicht. Entwischt. Dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Auf dem Olymp oben wird das wenig Freude bereiten. Weißt du, mein Lieber, ich habe nachgedacht. Nachgedacht? Worüber? Du willst ihn einfach nur sterben lassen. Aber ich finde, das genügt nicht. Was gibt es Schlimmeres als den Tod? Er ist noch nicht genug gestraft. Der Tod ist nicht genug. Das sage ich doch. Qualen soll er leiden, bis in alle Ewigkeit. Aber erst einmal muss er... Er hat uns verspottet und verhöhnt. Das soll er büßen. An einen Fels geschmiedet soll er verhungern, verdursten oder in siedendem Wasser kochen. Mal verbrennen, mal erfrieren. Tag für Tag, Jahr für Jahr, ewige, ewige Qualen. Ja, genau so machen wir es. Nein, nur halt. Ich hab's. Wir lassen ihn in der Unterwelt ewig schuften. Denn die schlimmste Strafe für einen wie ihn ist Arbeit. Wir lassen ihn einen riesigen Felsblock den Berg hinaufwälzen, der immer wieder hinabrollt, wenn er glaubt, dass er ihn endlich oben hat. Und das immer wieder von vorn, bis in alle Ewigkeit. Na, ist das was? Das wäre eine schöne Strafe. Er wird schwitzen und keuchen und niemals ans Ziel gelangen. Und keiner seiner Tricks wird ihm helfen. Ja. Schön und gut, ja, nur er ist noch nicht tot. Wie bitte? Weißt du, er ist in der Unterwelt nicht angekommen. Scheinbar ist er dem Tod entwischt. Hat ihm ein Schnippchen geschlagen. Entwischt? Dieser Gauner, dieser Schuft, dieser gerissene Halunke. Weiß Hades Bescheid? Wir müssen Hades alarmieren. Da kann nur noch Hades weiterhelfen, der Fürst der Unterwelt persönlich. Mittlerweile ist Sisyphos auf Umwegen in seine Residenz zurückgekehrt. Vor dem verwaisten Königsthron hat sich wieder einmal der Bauer Protestos eingefunden. König, ich... Keiner da? Auch das noch. Was denken die sich eigentlich? Die kümmern sich um gar nichts und unser einer kann sich um sich selbst kümmern. Die denken wohl, es wäre alles in Ordnung, nur weil es wieder geregnet hat. Mein Haus ist abgebrannt. Und die Abgaben sind immer noch viel zu hoch. Das muss endlich mal gesagt werden. Nur, wem sage ich es? Bei wem soll ich denn protestieren, wenn keiner da ist? Oh, wenn ich ihn in die Finger kriege, dieser faule, verfressene Sack, der! Du meinst doch nicht etwa mich, Protestos? Doch! Wie oft soll ich dir denn noch erklären, dass die Götter die Fresssäcke sind? Na, egal. Du scheinst jedenfalls der Meinung zu sein, unter einem anderen König würde es euch besser gehen. Genau das meine ich. Wie du meinst? Dann setz dich auf den Thron. Wie bitte? Ja, setz dich auf den Thron und sei nur mal 10 Minuten lang König. Es reicht mir mit deiner Nörgelei. Regiere doch mal selbst, wenn du so gut Bescheid weißt. Aber ich kann doch nicht einfach... Warum denn nicht? Angst? Du bist jetzt Sisyphos, König von Korinth, und kannst jede Entscheidung fällen, die du für richtig hältst. Jede? Natürlich jede. Aber du traust dich ja nicht. Das wollen wir doch mal sehen. Siehst du, es geht schon los. Nichts als Problem. Was ist das für ein Lärm? Sisyphos! König von Korinth! Was ist? Ah, das höchstpersönlich, dachte ich mir. Kommt, um mich zu holen, aber auf dem Tod ist leider der Falsche. Der Königspalast liegt in Trümmern. Merope wandert kopflos umher, ihren Herzensgemahl zu suchen. Sisyphos! Sisyphos! Merope! Schöne! Erkennst du mich wieder? Ich bin's. Zeus! Sisyphos! Sisyphos! Sisyphos! Du musst ihn nicht mehr rufen. Du weißt, wo er ist. Nein! Alle Kniffe haben ihm nichts genutzt. Gegen Zeus ist kein Kraut gewachsen. Verschwinde! Du hast ihm Hades auf den Hals geschickt. Du bist ungerecht, Merope. Ich habe es nicht getan, weil ich Langeweile hatte. Ich habe es deinetwegen getan. Er ist fort. Endgültig. Und nichts und niemand steht mehr zwischen uns. Doch. Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Siehst du? Da ist nichts. Doch, mein Ekel ist noch da. Mein Ekel vor dir. Nimm das zurück. Wozu? Nimm es zurück, wenn du ihm nicht folgen willst. Aber ich will ihm ja folgen. In die Unterwelt vielleicht? Nur mit ihm will ich leben. Ich liebe ihn halt. Begreifst du das endlich? In der Unterwelt gibt's keine Liebe. Dort seid ihr tot. Und wenn schon. Aber ich werde bei ihm sein. Wie du willst. Dann stirb. Aber nein, nein, das könnte dir so passen. Tot und erlöst sein, weißt? Nichts da. Ewige Qualen sollst du leiden, genau wie er. Zu Stein sollst du werden. Du sollst der Stein sein, den er zu rollen hat. Aber nein, das würde dich am Ende noch freuen. Denn dann wäret ihr ja zusammen. Hier sollst du zu Stein werden. An der Stätte eures Glücks. Eine Statue, die immer an ihn denken wird. Die alles fühlt und alles sieht. Aber die von niemandem gesehen wird als das, was sie ist. Die ewig leidende Merope. Ewig wirst du Menschen um dich sehen und nicht das Wort an sie richten können. Dein Leid wird grenzenlos, stumm und ewig sein. Na, wie gefällt dir das? Willst du kalter Stein werden? Oder nicht doch lieber warmes Fleisch bleiben? Nun? Wenn ich dir jetzt doch ein bisschen gefalle, dann... Ach, du ekelst mich an. Nun gut. So werde Stein. Werde zur kalten Statue. Unterwelt, das Totenreich. Hier geistern die Schatten der Verstorbenen. Olympische Götter haben in diesen Gefilden dagegen wenig verloren. Doch Zeus und Hera treibt eine ganz bestimmte Neugier. Oh, Es ist wirklich schauerlich hier. Ich weiß schon, warum ich so selten herkomme. Ja, welch ein Glück, dass wir nicht sterblich sind, was? Aber um diesen Mistkerl mit seinem Stein zu sehen, würde ich noch ganz andere Dinge in Kauf nehmen. Du bist ja richtig aufgeregt. Natürlich. Sind wir nicht endlich da? Ja, da ist schon Hades. Schau. Sei mir gegrüßt, Bruder. Ja, ihr auch. Wie war der Weg? Schauderhaft. Dann ist ja alles in Ordnung. Wie steht's bei euch? Auch alles so gut im Griff? Ordnung in alles. Alles in Ordnung. Und sonst, Alter, was macht das Leben? Keine Ahnung. Das hier ist der Tod. Wo ist er denn nun? Du meinst Sisyphos? Da unten. Oh, ich sehe nur den Stein. Ihr müsst warten, bis er weiter oben ist. Kommt ja kaum voran. Einen schönen, dicken Felsbrocken hast du ihm ausgesucht, Hades. Nicht wahr? Meine Güte, wie er sich abrackert. Das sind wir gar nicht gewohnt an ihm, was, Hera? Ja, ja. Fleißig, fleißig. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Bald. Das Ziel ist... Zeus! Bald! Was ist denn? Komm! Sieh doch! An! Sieh genau hin. Es kommt die Das Zeit. Ist doch gar nicht... Allerdings, das ist... Die Zeit ist... Ich glaube... Na, die... Hades? Zeit ist... Wer rollt da den Stein? Na, wer wohl? Sisyphos. Endlich ist der Gipfel da! Hades, wer rollt den Stein? Nicht Sisyphos. Also ihr müsst schon wissen, was ihr wollt. Das wissen wir auch, du blinde Nuss. Wir haben dir eindeutig was gesagt... Was wollt ihr eigentlich? Moment, das haben wir gleich. So ja nun nicht. In meinem Mythologiebuch steht, Sisyphos, König von Korinth, büßt in der Unterwelt für vielerlei Frevel, indem er einen riesigen Felsblock einen Berg hinaufwälzt, von dessen Gipfel er immer wieder... Biss! Aber diesmal war's knapp. Beim nächsten Mal klappt es. Komm, Hera. Ich kann mir denken, wo er ist. Dieser ausgefuchste Sisyphos. Ich roll den Stein. Ich roll den Stein. Mühsam. In Korinth, zwischen den Trümmern des Palastes, aus denen eine weiße Statue ragt. Merope? Merope, wo bist du? Nichts. Nichts als eine Statue. War alles umsonst. Oh, Merope. Guten Tag, Sisyphos. Wir haben uns natürlich gedacht, dass du hier bist. Seid ihr noch immer nicht zufrieden? Wie man's nimmt. Wo ist sie? Im Hades? Das ist jetzt nebensächlich. Wichtig ist, wo du bist. Du bist nämlich nicht dort, wo du eigentlich sein solltest. Das weiß ich selbst. Es lag ein Stein für dich bereit. Aber den rollt jetzt ein anderer. Man glaubt aber allgemein, dass du es bist, der ihn rollt. Dann ist ja alles in Ordnung. In Ordnung ist das nicht. Aber man könnte es dabei belassen. Das sage ich doch. Wir haben eingesehen, dass du außergewöhnlich gerissen bist. Und? Was hat es genützt? Nicht viel. Denn wir können dich natürlich nicht leben lassen. Als wandelndes Beispiel für einen menschlichen Triumph. Das wäre dumm von euch, ja. Es wäre aber noch dümmer von uns, wenn wir dich sterben ließen. Einen wie dich könnten wir gut gebrauchen. Du kennst dich so ausgezeichnet mit Opfern aus, dass du sie für uns eintreiben solltest. Wir suchen da jemanden. Heißt der zufällig Ixus? Genau. Kurz und gut. Du wirst ein Gott sein. Das wolltest du doch immer schon. Nimmst du an? Nur wenn ich sie mitnehmen darf. Nimm sie ruhig mit. Wo ist sie? Sie steht neben dir. Die weiße Statue da. Aber pass auf. Sie ist schwer. Verwandle sie zurück. Na, mach schon. Also gut. Sisyphos. Merope. Ab heute heißt er Ixus. Oh, es tut gut, wieder ein Mensch zu sein. Es tut noch viel besser, ein Gott zu sein. Recht hast du, Ixus. Es ist so schön, ein Gott zu sein. Ganz frei und ohne Sorgen. Man lebt so in den Tag hinein. Und ewig gibt's einen Morgen. Der Mensch plagt sich, Tag aus, Tag ein. Bis wir den Tod ihm geben. Es ist so schön, kein Mensch zu sein. Schön ist das Götterleben.